Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam, a.s., nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er sagte, soll ich mich vor jemanden niederwerfen, den du aus Lehm erschaffen hast? Er sagte, was meinst du wohl von diesem, den du höher geehrt hast als mich? Das ist hier das eigentliche Problem von Iblis und von jedem, der es da nicht ertragen kann, wenn jemand ihm vorauseilt, wenn jemand weiterkommt als er, wenn jemand höher steigt als er, es zu mehr bringt als er selber. Wir sprechen das oft nicht aus, aber mit dem Verhalten zeigt der Mensch es sehr wohl, dass ich komme damit nicht zurecht. Warum wird ihm mehr Stellung, mehr Ehre, mehr Respekt entgegengebracht, mehr Bewunderung entgegengebracht als mir? Warum weiß der und der mehr? Warum sieht der und der besser aus? Warum hat dieser und dieser mehr als ich? Ja, und wir mögen es nicht. Und Allah möge uns von dieser Schwäche befreien. Das ist ja eine teuflische Eigenschaft. Wir mögen es nicht, wenn jemand gelobt wird. Ja, wenn jemand bewundert wird. Ja, weil wir die ganze Bewunderung, das ganze Lob für uns selber haben möchten. Allah möge uns verzeihen und uns bewahren. Und hier ist also das eigentliche iblisische Problem nochmal beschrieben, den du höher geehrt hast als mich. Und seine Feindschaft geht so weit, dass er sagt, wenn du mich bis zum Tag der Auferstehung zurückstellst, also Aufschub gibst, werde ich seiner Nachkommenschaft bis auf wenige ganz gewiss die Zügel anlegen. Zügel anlegen, was bedeutet das? Das heißt, ich werde sie kontrollieren. Dessen Zügel du in der Hand hast, den kontrollierst du. Ich werde sie führen, wie ich will. Ich werde sie führen, kontrollieren, bringen, das dazu bringen, das zu tun, was ich ihnen sage. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dazu, er sagte, geh deines Weges. Wer von ihnen dir folgt, gewiss, so ist die Hölle euer Lohn, ein reichlicher Lohn. Und errege, wen du von ihnen erregen kannst, mit deiner Stimme, und biete gegen sie deine Reiterei und dein Fußvolk auf, und habe Anteil an ihrem Besitz und ihren Kindern, und mache ihnen Versprechungen. Aber der Satan macht ihnen nur Versprechungen im Trug. Im Arabischen heißt es, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ, und errege, wen du von ihnen erregen kannst, nämlich mit was? بِصَوْتِكَ, mit deiner Stimme, und biete gegen sie deine Reiterei, das heißt deine Armee zu Pferd und deine Armee zu Fuß. Und وَاسْتَفْزِزْ, also diese استفزاز wird das genannt, bedeutet jemanden zu erregen, jemanden aufzurühren. Und zwar bedeutet das, jemanden schwach vorfinden oder jemanden leicht, also leicht vom Gewicht her, und schwach finden und ihn zu Fall oder zum Ausrutschen zu bringen. Das bedeutet so ungefähr das Wort wastafsis. Rühre sie auf, errege sie, mach, dass sie zu Fall kommen. Also versuch. Versuch es, und zwar wie? Mit deiner Stimme und mit deiner Armee. Also nicht nur alleine, Iblis ist nicht alleine unterwegs, sondern er hat seine Helfer und Helfershelfer, die anderen Shayatin von den Jinn und auch von den Menschen, wie wir in Surat An-Nas noch lernen werden und auch schon mal erwähnt wurde. Das heißt aber nicht, dass Shaitan, ja, weil wir lesen jetzt mit deiner Stimme und errege sie und bringe sie zu Fall und die ganze Armee ist damit beschäftigt. Das heißt aber nicht, dass Shaitan machtvoll ist. Im Koran lesen wir auch, inna kayda shaitani kana da'ifa. Gewiss, die List des Shaitan ist schwach. Aber wenn wir schwach werden, dann ist dieser schwache Shaitan mächtig über uns. Ja, das heißt, und wie sind wir schwach? Damit ist nicht unbedingt körperliche Schwäche gemeint, sondern wenn der Iman schwach ist. Und wie wird der Iman schwach? Wenn man Sünden tut. Und wenn man so weit dann ist, dann hört man auf diese aufrührerischen Worte und dann wirft er vielleicht eine kleine Einflüsterung ins Herz, und durch unsere Schwäche, durch unser dadurch, dass wir uns selber niedrig halten, wird diese Einflüsterung, diese Waswasa, wird bei uns groß und bringt uns zum Fall, obwohl der Shaitan uns zu nichts bringen kann. Er kann uns nur einladen und wir hören auf die Einladung. Was ist mit denen, die Iman haben und ihn pflegen? Auch bei ihnen kommen die Einflüsterungen rein, aber sie gedenken Allahs und die Einflüsterungen verschwinden wieder. Und die nächste Einflüsterung kommt und sie gedenken wieder Allahs und dann verschwindet das wieder. Und dann kommt wieder die nächste Einflüsterung und so geht es immer weiter und so wird es immer weitergehen, bis das der Tod uns ereilt. Ja, aber solange Iman da ist, Taqwa da ist, ist die List Shaitans ist schwach. Sie kann nichts ausrichten. Ja, aber wenn wenig Iman da ist oder schwacher Iman da ist und der auch noch auseinanderbrückelt, dann kann auch ein wenig Waswasa dazu reichen, das Üble aus uns herauszuholen. Und das geht dann halt so weit, bis manche so sehr in den Fängen Scheitans geraten, dass sie völlig ihm ja, hörig sind und die Zügel ihrer eigenen Kontrolle in der Hand Scheitans liegen. Ja, deswegen ist die Taube Allah auch so lieb, dass man einsieht, dass man immer wieder zurückkehrt, dass man das Falsche als falsch sieht und sich nicht schönredet und sagt, nein, das ist ja gar nicht so schlimm, was ich mache, weil dadurch gerät man immer tiefer in die Fänge von Scheitan und kann ja gar nicht mehr zurückkehren. Deswegen ist Taube etwas sehr, sehr Beliebtes. Nein, das war falsch, ich muss das bereuen, das ist nicht in Ordnung, ich bin schwach und vielleicht werde ich es wieder tun, aber ich nehme es mir fest vor, mein Bestes zu versuchen. Und nehme Anteil an ihren und habe Anteil an ihrem Besitz und ihren Kindern. Das heißt also, diese Armee von Scheitan, die sind wie Räuber, ja, die wollen plündern, die wollen Anteil an unserem Besitz und unseren Kindern. Auch diese sollen auf ihrem Weg, auf dem Wege Scheitans, im Ungehorsam Allahs, im Gehorsam Scheitans, sollen die ausgegeben werden, die Kinder in diesem Sinne erzogen werden, die Kinder auch in diesem Sinne vorbereitet werden. Ja, und für den Mensch ist, was seinen Besitz und seine Kinder angeht, das ja eigentlich seine größte Schwäche. Das heißt, der Scheitan hat dort unglaublich viel Angriffsfläche. Was haben wir zum Beispiel über die Verschwender gelesen? Die Verschwender sind wie die Brüder der Satane. Genauso bei Kindern. Das ist eine große Schwäche von uns. Wir sehen die Fehler von anderen, sehen wir sehr klar und sehr eindeutig, aber die eigenen Kinder, keiner darf ihnen was sagen, ohne dass die Mutter direkt auch mit erzürnt und zornig ist. Ja, warum? Weil die Gerechtigkeit nicht gelebt wird. Weil die Gerechtigkeit immer nur für andere gilt, aber nicht für einen selber. Ja, das sind jetzt kleine Beispiele, inwiefern diese Dinge Schwäche für uns darstellen und wo wir leider oft das Kriterium von Gottesfürchtigkeit hinter uns lassen und plötzlich nur noch dem Kriterium der Eitelkeit, der Selbstgefälligkeit, Mangel an Gerechtigkeit und diesen Dingen leider erliegen. Und über diese zwei Wege hab an ihnen Anteil und mache ihnen Versprechungen. Tu das jetzt und dann kannst du später bereuen. Ihr erinnert euch bei den Brüdern von Yusuf a.s. und später werdet ihr rechtschaffen sein. Jetzt macht das erstmal und später könnt ihr immer noch bereuen und rechtschaffen sein. Oder auch tu das, das macht dich glücklich. Ja, aber Scheitan erzählt dich die ganze Geschichte, dass es macht dich glücklich für einen Moment und dann macht es dich aber für Jahre traurig oder sogar für die Ewigkeit. Ja, etc., etc. Und Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns also nochmal und Scheitan, aber der Satan macht ihnen nur Versprechungen im Trug. Illa rurura. Rurura ist das, was man sich einbildet, was aber eigentlich gar nicht so ist. Trugbild. Also alle Kniffe von Scheitan, seine Fallen, die ja hier uns aufgezeigt werden, und es gibt viele Texte über die einzelnen Netze und Fallen, die Scheitan aufstellt. Es gibt viele Texte von unseren Gelehrten, die sie uns hinterlassen haben, die man sich auch Zeit nehmen sollte zu hören oder zu lesen darüber. Also wenn Scheitan Schwäche vorfindet, dann kommt er mit seiner Stimme. Das sind nicht nur die Einflüsterungen des Satans, sondern auch Musik. Dann das unnütze, sinnlose Gerede, das Lügen, ja, Einflüsterung aller Art, wie wir schon gesagt haben. Und eine ganze Armee ist also unterwegs und wenn ein Schlag nichts fruchtet, dann eilt sie natürlich zum nächsten. Das Erste, was Scheitan immer versuchen wird, ist den Menschen zum Schirk, zum Polytheismus zu rufen. Wenn das nicht funktioniert, dann zum Kufr, zum Verleugnen. Und wenn das nicht funktioniert, dann innerhalb des Glaubens zum Heuchelei, zum Nifaq, zur Unaufrichtigkeit. Und eine nach der anderen List oder Falle wird er aufstellen, für die, die schwach sind. Allah möge uns Stärke des Imans geben. Das heißt aber, wenn uns gegenüber eine Armee steht oder eine Gruppe steht mit Planung, die nach einem Plan arbeitet, dann müssen wir aber auch oder dürfen wir aber auch nicht alleine dagegen antreten. Und das können wir auch nicht. Ja, wie hat Yusuf a.s. Dua gemacht und haben wir schon oft im Koran auch gelesen, diese Dua der Rechtschaffenen, wo al-hiqni bis salihin und lasse mich zu den Rechtschaffenen gehören, mit ihnen sein. Ja, denn alleine vor einer Armee zu stehen, das kann nicht gut gehen. Ja, deswegen sagt Allah auch über die Gläubigen, dass diejenigen sind nicht im Verlust, die watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, die sich gegenseitig zur Wahrheit und sich gegenseitig zum geduldigen Ausharren, zur Standhaftigkeit ermahnen. Ja, die zusammenhalten. Ja, Ja, also manche Dinge gibt es also, wir tun die allein und manche tun wir gemeinschaftlich. Und dann stärken wir einander, halten einander und können anderen so auch mehr Nutzen bringen. Wenn wir aber in Einzelsteine zerfallen, wie eine Mauer, der Prophet s.a.w. hat ja auch die Gläubigen wie eine Mauer beschrieben, ein Stein greift in den anderen und hält einander. Wenn aber diese Steine jetzt einzeln zerfallen, dann nützen sie keinem, dann liegen sie wie ein Haufen mitten auf dem Weg, stören sogar vielleicht, und die einzelnen Steine können in alle Windrichtungen getreten werden, zerstreuen sich, zerfallen und sind somit eine leichte Beute, genau wie das Schaf, das sich von der Herde entfernt, eine leichte Beute für Shaitan. Und dann auch das bisschen Koran, was man selber gelesen hat, das bisschen rechtschaffene Wissen oder Taten, was man sich angeeignet hat, das kann man ganz schnell wieder leider verlieren, vergessen. Deswegen heißt es auch in einem Hadith bei Sunan Tirmidhi, dass Yadullah ma'al Jama'a, die Hilfe Allahs, die Hand Allahs, ist mit der Gemeinschaft. Und das ist die große Gemeinschaft aller Muslime, ist damit gemeint. Und nicht ein bestimmter Freundeskreis oder eine bestimmte Clique, mit der man zu tun hat. Ja, damit ist das Gros der Muslime gemeint. Genauso heißt es ja auch in einigen Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass die Malaika sich zusammenkommen auf solche Gemeinschaften, auf solche Sitzungen, wo Menschen zusammenkommen, um den Koran, um das Buch Allahs zusammen zu lesen. Ja, das sind alles jetzt nur Ausschnitte wirklich von unglaublich vielen Texten, die die Wichtigkeit von der Jama'a, der Gemeinschaft der Muslime, unterstreichen. Ja, und stellt euch so eine Sitzung vor, wo Malaika, Engel anwesend sind und die Ruhe Allahs herabkommt. Und stellt euch solch eine Gemeinschaft vor, wo man sich über Religion lustig macht, gelogen und betrogen wird, Eitelkeit gelebt wird, praktiziert wird, üble Nachrede betrieben wird. Ja, und mit welchem Einfluss wird man dort wohl aufstehen? Aber Shaitan macht es natürlich schön und sagt, das ist modern oder das ist im Trend oder das ist doch normal, alle machen das. Zeigt viel Nutzen darin, du kannst auch hier was lernen oder wie schnell vergeht die Zeit und all diese Dinge. Und da muss man Allah um Rechtleitung und um Gottesfurcht bitten, die das falsch als falsch erkennen lässt. Deswegen verspricht Allah also, gewiss, über meine Diener hast du keine Macht und dein Herr genügt als Sachwalter. Allah möge uns zu wahren Dienern Allahs werden lassen. Euer Herr ist es, der für euch die Schiffe auf dem Meer sanft bewegt, damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet. Gewiss, er ist zu euch barmherzig. Und wenn euch auf dem Meer ein Unheil widerfährt, entschwinden euch diejenigen, die ihr außer ihm anruft. Aber nachdem er euch ans Festland errettet hat, wendet ihr euch von ihm ab. Der Mensch ist eben sehr undankbar. Glaubt ihr denn in Sicherheit davor zu sein, dass er die Seiten des Festlandes mit euch versinken lässt? Oder einen Sturm von Steinchen gegen euch sendet und dass ihr dann für euch keinen Sachwalter findet? Oder glaubt ihr, in Sicherheit davor zu sein, dass er euch ein anderes Mal aufs Meer zurückbringt und einen verheerenden Wind gegen euch sendet und euch ertrinken lässt, weil ihr ungläubig seid, und dass ihr dann für euch keinen Gefolgsmann findet, der uns deswegen belangen könnte? Und wir haben ja die Kinder Adams geehrt. Wir haben sie auf dem Festland und auf dem Meer getragen und sie von den guten Dingen versorgt. Und wir haben sie vor vielen von denen, die wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt. Und deswegen ist es so schlimm, wenn der Mensch sich dann selber entwürdigt und sich dann so aufführt und benimmt, wie noch nicht mal die Tiere es tun. Damit ist er nicht dankbar, dieser Ehrung Allahs, die Allah ihm hat erfahren lassen. Gedenke des Tages, da wir alle Menschen mit ihren jeweiligen Anführer rufen werden. Wem dann sein Buch in seine rechte Hand gegeben wird, jene werden ihr Buch ohne weiteres lesen und ihnen wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Und wer in diesem Leben blind ist, der wird auch im Jenseits blind und noch weiter vom Weg abgeirrt sein. Allah möge uns bewahren. Und die Menschen werden mit ihrem jeweiligen Anführer gerufen, weil jeder von uns irgendjemanden folgt. Jeder von uns hat irgendein Vorbild. Selbst die sagen, die nee, ich folge nur mir selber. Ja, selbst er hat in diesem seiner eigenen Neigung folgen, seine Neigung ist dann sein Anführer, letztendlich. Und selbst in dieser Art und Weise hat er auch andere, die ihm vorausgegangen sind. Und so wird es also auch dort sein. Und ihnen wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Und wer in diesem Leben blind ist, der wird auch im Jenseits blind und noch weiter vom Weg abgeirrt sein. Und blind deswegen, weil er in diesseits blind für die Wahrheit war. Und damit ist nicht wirklich das Blindsein des Augenlichtes gemeint. Nein, sein Herz war blind und er hat die Wahrheit nicht gesehen. Denn selbst Menschen, die blind sind, aber Basira besitzen, die Sicht des Herzens besitzen, die sehen viel, viel, viel mehr, als manche mit sehr guten Augen trotzdem nicht sehen können. Ja, weil die Sicht des Herzens vorhanden ist. Ja, die sahen die Wahrheit nicht und Allah bezeichnet sie als blind. Weil Allah hat ihnen Augen gegeben, um die Wahrheit zu erkennen. Und wenn sie das nicht damit gemacht haben, dann sind sie so wie blind, als ob sie gar keine Augen gehabt hätten. Beinahe hätten sie dich fürwahr verführt und von dem abgebracht, was wir dir als Offenbarung eingegeben haben, damit du gegen uns etwas anderes ersinnst, und dann hätten sie dich wahrlich zum Freund genommen. Wenn wir dich nicht gefestigt hätten, hättest du wohl beinahe bei ihnen ein wenig Stütze gesucht. Dann hätten wir dich fürwahr ein Mehrfaches an Strafe im Leben und ein Mehrfaches an Strafe im Tod kosten lassen, und hierauf würdest du für dich keinen Helfer gegen uns finden. Ja, dessen Stellung hoch ist, dessen gefasst werden ist dann auch streng. Ja, und hier, das sollte dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam natürlich nicht im Entferntesten passieren, aber es ist ja eine Lehre für uns, dass inwieweit Allah also gewisse Dinge mit Strenge erachtet. Und beinahe hätten sie dich fürwahr aus dem Land aufgestört, um dich daraus zu vertreiben. Aber dann würden sie nach dir nur ein wenig verweilen. Also dann würden sie auch nicht mehr lange dort verweilen. Ja, und das ist eine große Lehre für jeden, der anderen gegenüber so viel Feindschaft entgegenbringt. Sei es aus Neid, aus reinem Hass, aus was auch immer. Und dann alles dafür tut, damit dieser andere gefeuert wird, seine Ehe geschieden wird, er eine Stellung wieder verliert. Ja, all diese Menschen sollen nicht vergessen, auch sie werden bald abberufen werden. Auch sie werden nicht ewig hier verbleiben. Und darin ist eine große Warnung von Allah. Das ist die Gesetzmäßigkeit, mit der an denjenigen von unseren Gesandten verfahren wurde, die wir bereits vor dir sandten. Und du wirst bei unserer Gesetzmäßigkeit keine Abwandlung finden. Ja, das ist mit den physikalischen Gesetzen. Wenn du etwas fallen lässt, dann fällt es nach unten. Das ist das Gesetz der Schwerkraft. Da gibt es keine oder nur wenig Ausnahmen. Das ist ein Gesetz. Und genauso sind es diese Gesetzmäßigkeiten Allahs, dass wer so und so handelt, ihm wird es so und so ergehen. Auch darin gibt es keine Abwandlung. Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht und auch die Koranlesung in der Morgendämmerung. Gewiss, die Koranlesung in der Morgendämmerung wird von den Engeln bezeugt. Ja, das Koranlesen bei Fajr, in der Morgendämmerung. Es hat eine ganz besondere Süße. Auch wenn man nicht so viel auswendig kann, dann soll man, während des Gebetes liest man ja sowieso schon Koran. Und dann, um das noch mehr auszunutzen, diese Gelegenheit, dann soll man sich dann nach dem Gebet hinsetzen und Koran aufschlagen und lesen. Und das zur Gewohnheit machen. Allah möge uns allen helfen, das zur Gewohnheit zu machen. Das ist die beste Zeit, damit das Gelesene ins Herz tief eindringen kann. Also nehmen, aufmachen. Ja, und wer von Koran fern ist, abgeirrt ist, das ist für ihn auch ein gutes Heilmittel, den Koran wieder in sein Leben zu integrieren. Und zu dieser Zeit, die Engel bezeugen, dass du liest, die bezeugen das natürlich immer, aber es ist eine ganz besondere Süße in dieser Zeit, eine besondere Stille in dieser Zeit. Der Tag beginnt dann schon mit Koran und deswegen wird hier besonders unterstrichen, dass die Engel bezeugen und schreiben also dementsprechend auch auf, dass dieser Mensch liest morgen früh in der Morgendämmerung Koran. Ja, vielleicht heißt es ja auch deswegen so, weil wir wissen, dass morgens und spätnachmittags die Engel sich abwechseln, die Tagesengel gehen und die Nacht- oder die Abendengel kommen, also wie ein Schichtwechsel, können wir vielleicht sagen, und während sie gehen und während sie also kommen, die einen gehen, die anderen kommen, sehen und bezeugen sie, dass dieser Mensch steht im Gebet, dieser Mensch befindet sich in der Rezitation des Korans. Ja, und auch wenn man müde ist vielleicht, Allah möge uns allen helfen. Natürlich, die Lebenssituationen sind sehr verschieden. Wenn jemand vielleicht Nachtschicht arbeitet schon, dann ist natürlich ein bisschen anders, als wenn jemand lange ausschlafen kann. Das sind alles verschiedene Situationen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich erst einmal an etwas gewöhnt hat, dann weiß der Körper selber auch irgendwie, dass, nee, jetzt kann ich nicht direkt schlafen gehen. Ja, jetzt, der Körper wird selber vielleicht ein bisschen aktiver, aber das ist natürlich ein langer Weg, bis man sich daran gewöhnt hat. Hier ist auf jeden Fall die Vorzüglichkeit der Lesung des Korans bei der Morgendämmerung. In der Nacht sowieso, da ist es ja auch noch dunkel, in der Nacht aufzustehen, Koran zu lesen, ist so eh etwas ganz Besonderes. Aber hier wird Koran al-Fajr nochmal angesprochen. Ja, die Lehrer sagen zum Beispiel auch, dass wer auswendig lernen möchte, das ist auch die beste Zeit, um zu wiederholen, das Neue sich einzuprägen nach Fajr oder bei der Zeit von Fajr. Dann wird zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam nochmal besonders vermerkt und einen Teil der Nacht verbringe ihn damit, das war dieses zusätzliche, außerhalb der Pflichtgebete, dieses zusätzliche Nachtgebet, sollte der Gesandte damit auch verbringen mit dem Koran, zusätzlich für dich, also eine gottesdienstliche Handlung, die für dich besonders noch zusätzlich geboten wird. Vielleicht wird dich dein Herr zu einer lobenswerten Rangstellung erwecken. Ja, da gibt es zwar verschiedene Meinungen, aber es heißt, dass für uns normalen Menschen ist dieses Nafila-Gebet, der Hajjud in der Nacht aufzustehen und Allah, für Allah das Gebet zu verrichten, ist Nafila, freiwillig. Für den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, war es wohl eine Pflicht. Deswegen das Wort Nafila hier als zusätzliche Pflicht, obwohl das Wort Nafila auch freiwillige Tat, so ungefähr, bedeutet. Und sag, mein Herr, gewähre mir einen wahrhaftigen Eingang und gewähre mir einen wahrhaftigen Ausgang und schaffe mir von dir aus eine hilfreiche Macht. Eine sehr schöne Dua. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدِقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدِقٍ وَجَعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانٍ نَصِيرًا. O Allah, einen wahrhaftigen Eingang. Überhaupt, dass die Wahrhaftigkeit so viel wert ist im Islam. So ein schöner Aspekt. Die Wahrhaftigkeit in allen Lebensumständen. Von Ibadah bis zum Verhalten, bis zum Herzenszustand, bis zum Tag der Auferstehung. Was haben wir in Surat al-Ma'idah, glaube ich, war das gewesen, dass dies ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nützen wird. Wo ich gehe und wo ich stehe, mein Gehen, mein Kommen, mein Hereinkommen irgendwohin in ein Land, in einen Raum, in eine Gesellschaft und mein Verlassen, alles soll wahrhaftig sein. Was ich verbreite, soll wahrhaftig sein. Und all dies mit deiner Hilfe, mit deiner Macht. Also das heißt, auch wenn wir Gutes tun, ist das nur durch die Sultan, durch die Hilfe und Macht Allahs überhaupt erst möglich. Und sag, die Wahrheit ist gekommen und das Falsche geht dahin. Das Falsche ist dir dazu bestimmt, dahin zu gehen. Ja, es sieht vielleicht mal sehr viel aus. Das Falsche, das Nichtige, was nicht auf Wahrheit beruht, was auf Lügen, auf Tricks, auf Effekte aufgebaut ist, aber kein Wahrheitsgehalt hat, das kann ja mal sehr mächtig, sehr attraktiv, sehr viel erscheinen, aber es ist wie eine riesen Seifenblase. Es ist dazu bestimmt, dahin zu gehen. Es bleibt nicht übrig. Aber das Wahrhaftige, das hat Gewicht. Und das wird letztlich siegen. Auch wenn Allah vorher sehen möchte und prüft, dass wer ist denn überhaupt der Träger dieser Wahrheit? Und wer wird in allen Umständen diese Wahrheit festhalten? Und wir offenbaren vom Koran, was für die Gläubigen Heilung und Barmherzigkeit ist. Den Ungerechten aber mehrt es nur den Verlust. Ja, also der Koran ist ein und derselbe. Für die, die gläubig sind, ist es eine Heilung und Barmherzigkeit. Aber den Ungerechten mehrt es noch den Verlust. Das heißt, worauf kommt es dann eigentlich an? Auf den Zustand des eigenen Herzens. Und wenn der gut ist, dann kann der Koran nützen. Ja, für den einen ist es Kühle des Herzens und er bessert sich dadurch. Und der andere wird noch härter, noch widerspenstiger und verweigert sich immer weiter. Und wird so immer weiter verlustiger. Ja, wie Erde auch sehr verschieden sein kann. In einem Hadith wird auch das Herz, die Menschen werden wie Erde, mit der Erde verglichen. Manche Erdarten sind sehr fruchtbar, sehr gut, können das Wasser tief aufnehmen und sind somit sehr fruchtbar. Und manche Arten von Erde sind so schlammig und so schlecht, und steinig und felsig vielleicht auch, dass das Wasser vielleicht auf sie trifft, aber die Fäule steigt hoch, es verschlammt alles und es bringt nicht eine einzige nutzbare Frucht hervor. Ja, das heißt also, es kommt auf die Herzen an. Was sind wir? Der Koran ist von Allah, daran gibt es keinen Zweifel. Wenn wir dem Menschen Gunst erweisen, wendet er sich ab und entfernt sich zur Seite. Wenn ihm aber Schlechtes widerfährt, ist er sehr verzweifelt. Das sind diese zwei extremen Reaktionen des Menschen. Sag, jeder handelt nach seiner Weise. Euer Herr weiß sehr wohl, wessen Weg der Rechtleitung eher entspricht. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Sie fragen dich nach dem Geist oder auch sie fragen dich nach der Seele. Sag, die Seele oder der Geist ist vom Befehl meines Herrn. Euch aber ist vom Wissen gewiss nur wenig gegeben. Ja, was bedeutet das? Das Wissen ist uns wenig gegeben. Also ihr habt nicht so viel Wissen, um das Konzept der Seele zu verstehen. Auch wenn man es euch erklären würde, ihr würdet es nicht verstehen können. Ihr könntet es nicht erfassen können. Jetzt zum Beispiel, jemand ist absolut ungebildet, Analphabet, hat keine formelle Bildung und er fragt dich nach der Anatomie des Herzens. Mit welchen Worten willst du ihm das jetzt erklären? Ja, er versteht die Vokabeln gar nicht, die du gebrauchst. Das heißt, er muss erstmal eine Vorbildung haben, um das zu verstehen. Das ist jetzt ein Beispiel nur, um diese Unfähigkeit vielleicht zu verbildlichen. Gesagt wird, dass euer Potenzial, eure Kapazität als Mensch ist nicht so, dass ihr verstehen könnt, was die Wahrheit über die Seele, über den Geist ist. Ja, also sprecht nicht darüber, worüber ihr kein Wissen habt. Folgt nicht dem, was euch nichts nutzt. Der Hintergrund dieser Aya ist, dass einige Menschen zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam gekommen waren und danach wohl gefragt hatten, was ist die Seele? Yas'alunaka an der Ruh, sie fragen dich nach der Seele, und hier wird ihnen also die Antwort mitgeteilt. Und wenn wir wollten, würden wir ganz gewiss wegnehmen, was wir dir als Offenbarung eingegeben haben. Subhanallah. Allah kann dieses Wissen einfach wieder wegnehmen. Hierauf würdest du für dich in dieser Sache keinen Sachwalter gegen uns finden. Ja, wir sind also völlig hilflos dieser Tatsache ausgeliefert, dass Allah das geben und nehmen kann, wann es ihm beliebt. Und wir müssen unglaublich dankbar sein für jeden Tag, für jede Stunde, für jede Minute, in der Allah etwas vom Koran und etwas vom Wissen über den Koran in unseren Herzen bleiben lässt. Und wenn wir das nicht umsetzen, dann ist das ein Mangel an unserer Dankbarkeit. Ja, wenn dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nach dem Erhalten des Koran wieder weggenommen werden kann, die Möglichkeit, Allah subhanahu wa ta'ala wollte das nicht tun, ja, aber hier erfahren wir über die Macht von Allah, ja, wieso sind wir dann so sicher, dass wir nach einmal relativ oberflächigen Lesen und dann nicht praktizieren und es nicht pflegen, ja, wieso sind wir dann so sicher, dass es uns nicht wieder verlassen kann? Der Koran läuft ja schneller aus dem Herzen weg, als das Kamel aus seinem Seil entflieht. Ja, das sind Dinge, auf die wir ein wenig achten müssen. Außer Barmherzigkeit von deinem Herrn. Gewiss, seine Huld zu dir ist ja groß. Ja, und das ist der Grund, warum er überhaupt uns Koran gibt, die Barmherzigkeit von Allah. Sag, wenn sich die Menschen und die Dschinn zusammentäten, um etwas beizubringen, was in diesem Koran gleich wäre, sie brächten nicht seinesgleichen bei, auch wenn sie einander Beistand leisten würden. Wir haben ja den Menschen in diesem Koran an jedes Gleichnis verschiedenartig dargelegt, doch die meisten Menschen weigern sich und wollen nichts außer dem Unglauben. Und sie sagen, wir werden dir nicht glauben, bis du uns aus der Erde eine Quelle hervorströmen lässt. Jetzt ab dieser Aya werden die verschiedenen Forderungen der Verweigerer des Imans hervorgebracht, wie sie eine nach der anderen Forderung brachten und alles letztendlich nur Ausreden waren. Das werden sie gleich selber noch sagen, wir werden dir trotzdem nicht glauben. Denn letztlich glaubt man doch das dann nur, wenn man glauben will. Wenn man einen bestimmten Durst und eine bestimmte Suche nach der Wahrheit hat, wenn man diese nicht sucht, dann wird man auch Nachkommen der Wunder und der Zeichen nicht gläubig sein. Ja, sie sagen also, und sie sagen, wir werden dir nicht glauben, bis du uns aus der Erde eine Quelle hervorströmen lässt. Oder bis du einen Garten mit Palmen und Rebstöcken hast, in dem du dazwischen Flüsse ausgiebig hervorströmen lässt. Oder bis du den Himmel, wie du behauptet hast, auf uns in Stücken herabfallen lässt. Oder Allah und die Engel vor unsere Augen bringst. Oder bis du ein Haus aus Gold hast oder in den Himmel aufsteigst. Und wir werden nicht an deinen Aufstieg glauben, bis du auf uns ein Buch herabsendest, das wir selbst lesen können. Sag, Preis sei meinem Herrn, bin ich etwas anderes als ein menschliches Wesen und ein Gesandter? Hal kuntu illa basharan rasula? Also habe ich je behauptet, etwas anderes zu sein als ein Mensch und ein Gesandter? Und ein Gesandter bringt doch nur eine Botschaft. Wenn ihr weiter wissen möchtet, dann fragt mich nach der Botschaft, die ich mitgebracht habe. Aber bittet mich nicht um Dinge, die ich nie behauptet habe, tun zu können. Das ist echt eine unsinnige Forderung, die wir hier beobachten können. Rechtleitung findet man doch durch Beweiskraft und Einsicht, nicht durch Spektakel und Wunderwerke. Ja, wenn man kein keine Vorführung geboten bekommt, dann schenkt man also quasi auch keine Aufmerksamkeit. Und das ist eine große Schwäche des Menschen. Ja, solide, simple Wahrheiten, die wirken langweilig, aber wenn jemand beeindruckend Demagogie praktiziert und Spektakel zaubert, ein Komödiant ist und die Menschen zum Lachen bringt, was alles für sich ein Komödiant zu sein, mal und Menschen zum Lachen zu bringen, aber dass dies interessanter ist und mehr wert ist, als die Wahrheit zu hören, als die Wahrheit zu suchen, als simple Wahrheiten zu erkennen und nicht nach Spektakel zu verlangen. Bin doch ein Gesandter und ein Mensch. In diesem Kontext sollt ihr mich sehen. Habe ich hier behauptet, solches zu tun? Die Aufgabe eines Gesandten ist, die Botschaft zu überbringen. Die habe ich gebracht. Hört doch auf die Botschaft. Und nichts anderes hielt die Menschen davon ab, zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam, außer dass sie sagten, hat denn Allah ein menschliches Wesen als Gesandten geschickt? Ja, also jetzt sagt er, ich bin ein menschliches Wesen und ein Gesandter, dann haben sie das als Anlass gemacht zur Ablehnung, das wie, warum ein Mensch als Gesandter? Sag, wenn es auf der Erde Engel gäbe, die da in Ruhe umhergingen, hätten wir ihnen von Himmel wahrlich einen Engel als Gesandten hinabgesandt. Also ihr seid ja auch Menschen, deswegen kam ein Mensch zu euch als Gesandter. Wäret ihr Engel gewesen, wäre ein Engel gekommen. Sag, Allah genügt als Zeuge zwischen mir und euch. Gewiss, er kennt und sieht seine Diener wohl. Also warum, wer, wo ablehnt? Allah kennt die Herzen ganz genau. Wen Allah recht leitet, der ist in Wahrheit recht geleitet. Wen er aber in die Irre gehen lässt, für diejenigen wirst du außer ihm keine Schutzherren finden. Und wir werden sie am Tag der Auferstehung auf ihren Gesichtern versammeln. Sie wandeln vor sich hin blind, stumm, taub. Ihr Zufluchtsort ist die Hölle. Jedes Mal, wenn sie schwächer wird, mehren wir ihnen die Feuerglut. Und das ist wirklich eine Ayah, ein Vers, der uns zum Zittern bringen sollte. Allah möge uns bewahren, uns beschützen und unsere Sünden vergeben. Die Hölle ist ihr Zufluchtsort. Und jedes Mal, wenn sie abnimmt, schwächer wird, dann mehrt Allah noch die Feuerglut. Im Diesseits ist ja unsere große Hoffnung, wenn wir mal Schmerz erfahren, wenn mal auf einmal intensiv, ja, diese Stiche, die manchmal, man läuft mit dem Fuß gegen die Tür und ja, dieser erste Schmerzwall, der einen überkommt. Was ist immer die Hoffnung? Man beißt die Zähne zusammen. Warum? Weil man genau weiß, gleich klingt es ab. Gleich wird es leichter werden. Alles vergeht. Das ist ja einerseits der große Mangel des Diesseits, aber andererseits ja auch ein großer Trost, denn auch das Schlechte vergeht ja. Nach jeder Nacht kommt ja auch ein Tag, die Schmerzen werden irgendwann verschwinden oder abklingen oder weg sein. Aber im Jenseits für die Unglückseligen, die von Allah Strafe erfahren werden, Allah wird ihnen kein Abklingen gewähren, wird ihnen kein Schwächerwerden des Schmerzes gewähren, sondern die Feuerglut immer mehr vermehren. Das ist ihr Lohn dafür, dass sie unsere Zeichen verleugnet und gesagt haben, sollen wir denn, wenn wir bereits Knochen und Überreste geworden sind, fürwahr wieder als neue Schöpfung auferweckt werden? Sehen sie denn nicht, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, auch die Macht hat, ihresgleichen zu erschaffen? Und er hat ihnen eine Frist gesetzt, an der es keinen Zweifel gibt. Doch die Ungerechten weigern sich und wollen nichts außer dem Unglauben. Sag, wenn ihr über die Schatzkammern der Barmherzigkeit meines Herrn verfügtet, dann würdet ihr aus Furcht vor dem Ausgeben wahrlich zurückhaltend sein, denn der Mensch ist knauserig. Und wir gaben Musa ja 9 klare Zeichen. So frage die Kinder Israels danach. Als er zu ihnen kam, da sagte Pharaon zu ihm, ich glaube fürwahr, o Musa, dass du einem Zauber verfallen bist. Er sagte, du weißt ja, niemand außer dem Herrn der Himmel und der Erde hat diese als einsichtbringende Zeichen herabgesandt. Und ich glaube fürwahr, o Pharaon, dass du der Vernichtung verfallen bist. Da wollte er sie aus dem Land aufstören. Wir aber ließen ihn ertrinken und auch alle, die mit ihm waren. Und wir sagten nach seiner Vernichtung zu den Kindern Israels, bewohnt das Land. Wenn dann das Versprechen vom letzten Mal eintrifft, bringen wir euch in bunt gemischten Gruppen herbei. Manche legen das auch aus, Allahu alam, damit ihr es mal gehört habt, dass diese Auslegung auch gibt, dass mit diesem letzten Mal und dann werdet ihr alle herbeigebracht, dass damit gemeint ist, dass im Zeitalter, der am nächsten vor dem Tag der Auferstehung sein wird, diese Menschen von überall her wieder in das Gebiet Palästina eindringen werden Wallahu alam, aber andere legen das aus, als dass das am Tag der Auferstehung passieren wird, dass von überall die Menschen wieder auferstehen und dann versammelt werden. Wallahu alam, Allah weiß es natürlich am besten. Mit der Wahrheit haben wir ihn als Offenbarung hinabgesandt und mit der Wahrheit ist er hinabgekommen. Und wir haben dich nur als Verkünder froher Botschaft und Warner gesandt. Einen Koran haben wir offenbart, den wir in Abschnitte unterteilt haben, damit du ihn den Menschen in Abständen vorträgst. Und wir haben ihn wahrlich nach und nach offenbart. Ja, wir wissen, die ganze Offenbarungszeit war mehr als 20 Jahre. Immer wieder kamen Teile, manchmal ganze Suras, manchmal nur ein Teil. Und diese Art und Weise, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, damit du ihn den Menschen in Abständen vorträgst. Weil was nach und nach kommt, das kann auch umso tiefer eindringen und umso bleibendere Ergebnisse erzielen in der Erziehung der Menschen. Sag, glaubt daran oder glaubt eben nicht. Diejenigen, denen vor ihm das Wissen gegeben wurde, fallen, wenn er ihnen verlesen wird, ehrerbietig auf das Kinn nieder. Damit ist das Gesicht gemeint. Und sagen, preist er unserem Herrn, das Versprechen unseres Herrn ist wahrlich ausgeführt. Mit dem Versprechen ist hier das Kommen des Gesandten Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint. Und sie fallen auf das Kinn weinend nieder und es mehrt ihnen die Demut. Sag, ruft Allah oder ruft den Al-Abama an. Qul idu Allah aw idu Ar-Rahman, Allah oder Ar-Rahman, welchen ihr auch ruft, seien sie die schönsten Namen. Und sei nicht zu laut beim Gebet und sei auch nicht zu leise dabei, sondern suche einen Weg dazwischen. Ja, von Ibn Abbas radiallahu an wird überliefert, dass in Mekka, wenn die Gefährten des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam beteten, dann lasen sie eine Zeit sehr laut den Koran und daraufhin wurden die Glaubensverweigerer sehr zornig und beschimpften sie wüst, nahmen das also quasi als Anlass, sie zu beschimpfen. Und Allah offenbarte also, dass nein, seid nicht zu laut, dass die Glaubensverweigerer so reagieren, seid aber auch nicht so leise, dass die Mitbetenden nichts hören, sondern sucht den mittleren Weg, was für eine schöne Religion haben wir, und sag, alles Lob gehört Allah, der sich keine Kinder genommen hat und es gibt weder einen Teilhaber an seiner Herrschaft, noch benötigt er einen Beschützer vor Demütigung. Also noch muss er einen Beschützer haben, weil er Demütigung fürchtet. Und verherrliche ihn doch als den Größten. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Deswegen sollen wir auch sagen, Allahu Akbaru Kabirah. Allah ist am Größten, das Größte sein. Und verherrliche ihn doch als den Größten. Damit kommen wir zum Ende von Surat al-Isra. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.